So unverschämt sein kann, so frevelhaft zu Königsneide zeigen, o Zemir, und ich kann unmöglich länger schweigen. Ist's nicht genug, dass ich so lange stumm geblieben, da du, was ich getan, dir alles zugeschrieben? Als ich das gute Nisibis durch meinen Vorspruch nur dem Untergang entriss, hast du dich nicht gerührt, dass du durch deine Macht bei mir die Weiß dies ausgerichtet, da du doch in der Tat durch gar nichts sie verpflichtet, als dass du den Befehl ihr überbracht. Und da mein Schwert dem Räuber heut das Kleinod, so er ihr entwendet, abgezwungen, nahmst du wohl sonst den Teil an diesem Streit, als dass du, da der Bösewicht entsprungen, es du dir nahmst und es der schönen Pracht ist. Ist dieses alles nicht genug, dass du dich gar berechtigt achtest, da ich so riesig mich in das Feuer wage und mitten durch die Glut in meinem Arm sie trage? Durch dein boshaftiges und unverschämt Bemühen, auch diesen Ruhm mir zu entziehen. O Zemir, wenn ich mit gelassenem Sinn dergleichen Schimpf, dergleichen Frevel, so wär ich traun nicht wehrt, dass diese Klinge, dass dieses Schwert mir an der Seite liege.